Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. 25 years of freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemandsland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Samstag, der 26. März 2016. Willkommen. Ein neues Massaker der selbsternannten Gotteskrieger hat zu Beginn dieser Woche Europa erschüttert. Auch hier das gleiche Muster wie schon bei den Attentaten vom November vergangenen Jahres in Paris. In einer ahnungslosen Menschenmenge werden Bomben gezündet, Schüsse aus Schnellfeuergewehren auf Zivilisten abgegeben. Dieses Mal geschah es in Brüssel, der Hauptstadt eines sich in Auflösung befindenden Europas. Die Mörder? Männer mit Migrationshintergrund, arabischen oder nordafrikanischen Ursprungs. An den faschistischen Terror der 70er und frühen 80er Jahre erinnert dieses Abschlachten zufälliger Passanten. Man denkt an den Supermarkt in Barcelona, an den Bahnhof von Bologna oder das Massaker auf dem Oktoberfest in München. In Hass, Menschenverachtung und Verkommenheit erzogenes, von falschen Priestern aufgehetztes Gesindel. Er nennt sich zu Herren über Leben und Tod. Wir trauern mit den Angehörigen und Freunden der Opfer. 30 Kinder, Männer, Frauen. Wir teilen ihre Verzweiflung, Trauer, Empörung und Wut. Wir teilen ihren Zorn auf die Mörder und ihre Helfer, ihre Unterstützer und Finanziers. Wir sind zornig auf alle, die menschenverachtende Ideologien und Parolen als multikulturelle Ausdrucksformen verstehen und tolerieren wollen. Wir teilen den Schmerz und die Bestürzung der Verletzten und Verstümmelten, die ihr Leben lang nicht mehr froh und glücklich werden können. Wir teilen ihre Empörung auf die Polizeiapparate, Behörden und Geheimdienste, die trotz totaler Bürgerüberwachung jahrelang weggeguckt haben, wenn es darum ging, in arabischen Ländern Terror und Destabilisierung gegen nicht genehme Regierungen zu fördern oder zu tolerieren. Wir sind wütend auf einen Polizeiapparat, der nicht mehr in der Lage ist, seine Bürger zu beschützen. Niemandsland trauert. We'll be right back. Niemandsland Musik, Exodus, Movement of Your People. Migration und Flucht sind verbreitete Themen in der Pop- und Rockmusik. Der Rock'n'Roll ist ein Enkel von Einwanderern. Auch inhaltlich spielt die Auseinandersetzung mit Aus- und Einwanderung, Flucht und Vertreibung bis heute immer wieder eine Rolle in Pop- und Rocksongs. Ein frühes Beispiel für Lieder über Migration ist Times is Getting Harder. Die 1940 von Lucius Curtis eingespielte Bluesnummer beschreibt die sogenannte Great Migration. Zwischen 1916 und 1921 verließ eine halbe Million Afroamerikaner die Südstaaten, um der teils rigiden Segregation zu entkommen und die eigene ökonomische Situation in den Städten des Nordens zu verbessern. Die Verheißung eines besseren Lebens kommt als Motiv auch in anderen Songs zum Tragen. 1988 veröffentlichte die Folk-Punk-Band Pogues Thousands Are Sailing, dessen Text um irische Auswanderer und ihre Erwartungen an die neue Welt kreist. Von der Emigrantensammelstelle auf Ellis Island, über die zwischen 1892 und 1954 rund 12 Millionen in die Vereinigten Staaten kamen, schlägt die Band einen Bogen zum Gesetz für die Reformierung und Kontrolle von Zuwanderung, das 1986 verabschiedet wurde und hier mit einer Lotterie verglichen wird, bei der man nur auf ein glückliches Los hoffen kann. Ein Aufbruch unter ganz anderen Vorzeichen wiederum inspirierte Bob Marley anno 1977 zur Auswanderungshymne Exodus. In dem Song geht es um die Vision einer Rückkehr der Rastafaris aus dem mit Babylon gleichgesetzten Jamaika nach Afrika. Der herbeigesehnte neue Moses, der das Volk in die idealisierte Urheimat führt, erschien allerdings nie. Gastarbeiter und Flüchtlingsboote. Während jener Auszug aus Jamaika nie stattfand, wurde der geregelte Zuzug von Südeuropäern nach Deutschland seit den 1950er Jahren politisch begrüßt. Die Situation dieser Gastarbeiter und ihrer Nachkommen inspirierte nicht nur Rockmusiker. Auch Schlager wie »Zwei kleine Italiener« von Conny Frobes, 1962 gesungen, oder »Griechischer Wein« von Udo Jürgens von 1974 spiegeln wider, dass die Situation der Arbeitsimmigranten in der Residenzgesellschaft wahrgenommen wurde. Zwei kleine Italiener vergessen die Heimat nie, die Palmen und die Mädchen am Stern. Während Frobes ein naiv romantisiertes Bild italienischer Sehnsucht nach der in der Ferne weilenden Liebsten zeichnet, geht das von Jürgens geschilderte Heimweh tiefer. Mit der Metapher von Blut der Erde schenkt er unverwässertes Pathos aus. Der griechische Ministerpräsident Konstantinos Karamanlis war davon offensichtlich angetan und ehrte den Chansonnier mit einem Empfang. 1979 nahmen sich Papp der Thematik an. In Neppes, Ihrefeld und Kreuzberg beschreiben die Kölner das Gefühl von Fremde, enttäuschter Erwartungen und Entwurzelung in Deutschland lebender türkischer Migranten. Langsam verschiebt sich der Fokus. Die zweite Generation von Einwanderern lebt in der Bundesrepublik und sucht ihre Identität. Ausländerhass wird als Problem identifiziert, das auch Musiker adressieren. Udo Lindenberg textet in Ali auf dem 1980 erschienenen Album Utopia: Ali ist ein Türkenjunge aus Hamburg, hier geboren. Doch wo gehört er eigentlich hin? Klaus Lage skizziert in Istanbul von 1986 eine Trennungsgeschichte. Ein türkischer Mann verlässt das Land und seine Partnerin gen Istanbul. Grund: zu viele Zeichen an der Wand. Es fällt leicht, sich die entsprechenden Parolen vorzustellen. 6 Jahre später liefern die Heidelberger Pioniere des deutschsprachigen Hip-Hop Advanced Chemistry mit Fremd im eigenen Land die Innensicht junger Deutscher mit Migrationshintergrund nach. In Anschluss an die Gegenwart markiert Europa von den Toten Hosen. Das 2012 auf Ballast der Republik erschienene Lied schildert das Schicksal der Bootsflüchtlinge und kommt zu dem bitteren Schluss: Und wenn sie nicht gestorben sind, sterben sie noch heute. Hohe Wellen hatte ein Jahr zuvor die Veröffentlichung der Rammstein-Single Mein Land geschlagen. Der Text schildert ein getriebenes Individuum, das an sämtlichen Grenzen abgewiesen wird. Der Schlussrefrain mit den Einwürfen vertrieben und vergessen, nirgends kann ich bleiben, wie auch das eindringlich skandierte Mein Land, wurden der Band teilweise als Spiel mit rechtem Gedankengut ausgelegt. Eine andere Lesart sieht das Lied als bissige Absage an Xenophobie. Gitarrist Paul Landers erklärt, es gehe um jemanden, der ohne Pass unterwegs sei und versuche, irgendwo reinzukommen. Überall weise man ihn mit der Begründung, das ist mein Land, ab. Mauern und Mexikaner. Der Songwriter Buddy Guthrie setzte mit Deportee, Plane Wreck at Los Gatos, jenen 28 mexikanischen Farmarbeitern ein Denkmal, die 1948 gemeinsam mit 4 US-Amerikanern aus Kalifornien ausgeflogen wurden und nahe des Los Gatos Canyon abstürzten. Die Abgeschobenen und ihre Begleiter kamen ums Leben. Das Schicksal mexikanischer Einwanderer ist bis heute ein Thema, das immer wieder von Musikern aufgegriffen wird. In Illegal Alien persiflieren Genesis 1984 die Klischeevorstellungen vom illegalen Mexikaner und nehmen die traurige Wahrheit satirisch aufs Korn. Eine Textpassage, in der der fiktive Protagonist sexuelle Gefälligkeiten seiner Schwester in Aussicht stellt, sofern man ihn passieren lässt, wurde übrigens sowohl aus der Radio- als auch aus der Videofassung entfernt. 1996 beschwören Rage Against the Machine in Without a Face das Szenario einer Mauer herauf, die zwischen den USA und Mexiko errichtet werden soll. Das Album Live and Rare enthält eine Ansage von Sänger Zack de la Rocha, in der er den Song jenen mehr als 1500 Menschen widmet, die seit 1986 ihr Leben an der Grenze gelassen haben. Ikey Thumbs von den White Stripes 2007 wiederum ist als Statement zur Ausbeutung mexikanischer Immigranten in den USA zu verstehen. Auch wenn der Text viel Interpretationsspielraum lässt, an einem Punkt wird er unmissverständlich. Well, Americans, why don't you kick yourself out? You're an immigrant too. Nun, Amerikaner, warum schmeißt ihr euch nicht selbst raus? Ihr seid auch Immigranten. Unerwartet liefert sogar Lady Gaga einen Beitrag zum Thema mexikanische Einwanderer. Das 2011 veröffentlichte Americano richtet sich nicht nur gegen die California Proposition 8, die die Ehe als Bund zwischen Heterosexuellen definiert, sondern ist auch als Absage an die US-amerikanischen Einwanderungsgesetze zu verstehen. An der Entstehung der von Mariachi-Klängen beeinflussten Nummer war auch der mexikanische Produzent Fernando Garibay beteiligt. Die anhaltende humanitäre Katastrophe im mexikanischen Grenzgebiet wurde vergangenes Jahr auch von einer deutschen Band aufgegriffen. Die Hamburger Formation Mono Inc. veröffentlichte den Song »It Never Rains«, der das Schicksal mexikanischer Flüchtlinge im westlichen Texas aufgreift, die von Schleppern über die Grenze gebracht und dort sich selbst überlassen werden. Viele verdursten auf der Suche nach der nächsten Ortschaft. Gegenwart und Zukunft. Manche Songtitel sind irreführend. Der Immigrant Song von Led Zeppelin verarbeitet die Entdeckungsreise der Wikinger gen Amerika. Tom Petty's Refugee ist eine Reaktion auf die Mechanismen und Machenschaften des Musikgeschäfts. Dennoch, von Billy Joel, Moving Out, bis Jamie T, British Intelligence, New Model Army, Refugee oder Rise Against, Prayer of a Refugee, haben die Ausbeutung von Migranten, die Tristesse von Flüchtlingsunterkünften oder die bürokratischen Schranken bei der Einbürgerung zahllose Künstler inspiriert. Auch in jüngster Zeit. Die britischen Alternativrocker Elbow beschlossen ihr Album The Take-Off and Landing of Everything von 2014 mit der Ballade The Blanket of Night. Das Bild eines Paares, das auf der Flucht in schwere See gerät, entspringt dem Unmut über die politische Gemengelage in Großbritannien, wo auch die Labour Party in der Flüchtlingsfrage auf konservative Positionen eingeschwenkt ist. Man darf gespannt sein, welches Echo die aktuellen Entwicklungen im Norden Europas in der Popkultur finden werden. Der Hörtext Exodus, Movement of Your People, ist ein Text von Herrn Christoph Kutzer. Erschienen in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe Januar-Februar 2016. Eine Niemandsland-Hörproduktion, März 2016. Das Schiff streicht einsam durch die Wellen und führt uns unsere deutschen Brüder fort. Die Fahne weht, die weißen Sieger schwellen, Amerika ist ihr Bestimmungsort. Seht, auf dem Verdeck sie stehen, sich noch einmal umzusehen, ins Vaterland, ins heimatliche Grün. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Sie ziehen dahin auf blauen Meereswogen, warum verlassen sie ihr Heimatland? Man hat sie um ihr Leben schwer betrogen, die Armut trieb sie aus dem Vaterland. Schauet auf, ihr Unterdrücker, schauet auf, ihr Volksbetrüger, seht eure besten Arbeitskräfte fliehen. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Sie ziehen dahin, wer wagt sie noch zu fragen, warum verlassen sie ihr Heimatland? O armes Deutschland, wie kannst du es ertragen, dass deine Brüder werden so verbannt? Was sie hofften, hier zu gründen, suchen sie dort drüben zu finden, drum ziehen sie von deutschem Boden ab und finden in Amerika ihr Grab. Einsam durch die Wellen und führt uns unsere deutschen Brüder fort. Die Fahne weht, die weißen Segel schwellen, Amerika ist ihr Bestimmungsort. Seht, auf dem Fleck sie stehen, sich noch einmal umzusehen, ins Vaterland, ins heimatliche Grün. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Vor wenigen Tagen ging die Leipziger Buchmesse zu Ende und da gibt es noch etwas nachzuliefern. Und zwar einen Beitrag über den Gewinner des Leipziger Buchpreises 2016, Guntram Vesper. Ja, herzlichen Glückwunsch, Guntram Vesper. Herzlich willkommen hier. Ganz wunderbar, Sie hier zu haben. Herr Vesper, mehr können Sie dann hier sagen. Meine erste Frage, Ihre Geschichte, der Roman handelt ja von Erinnerung. Sie als, wie Sie schreiben, reichlich 16-Jähriger mussten Ihre Heimatstadt Frohburg verlassen. Wie war das damals, als die Truppen in Ungarn auf der Straße waren, beschlossen, ihre Eltern die DDR zu verlassen, in die Bundesrepublik zu gehen? War das nur Trauma oder war das auch ein aufregender Aufbruch? Die Stadt war ja Wärme und Betreuung, aber als ich dann in die Pubertät kam, war sie auch Aufsicht und Enge und Kontrolle. Also ich war nicht ganz traurig, dass ich Frohburg verlassen musste mit der Familie. Zwei Jahre später war ich in Kassel auf der Documenta 2. Das Fenster ging auf. Ich konnte plötzlich Bücher lesen, die in Frohburg ja auch, da gab es eine Buchhandlung, die war aber Schreibwarenhandlung auch, das war nicht viel, da gab es nicht viel. Ich habe nie von Hans Meyer, von Ernst Bloch gehört. Das war eben plötzlich ganz anders. Und das war eine literarische Offenbarung dann für Sie, also Sie, das war Freiheit. Es war die Offenbarung der Weite. Natürlich musste ich dort für mich selber sorgen und musste mir selber die Orientierung suchen. Aber kaum hatte ich Frohburg verloren oder besser gesagt von mir abgestreift, fehlte es mir auch schon. Und dann habe ich halt Materialien gesammelt und viel mit meinen Eltern gesprochen, Briefe geschrieben. Meine Großmutter stand mit mir im engen Briefkontakt. Da habe ich viel erfahren, dann auch aus den Folgejahren. Dann kam die Mauer. Dann sah alles plötzlich ganz anders und trostlos aus. Herr Vesper, dieser Außenseiterblick oder der Blick des Fremden, ist der Ihnen immer geblieben? Also Sie durften dann als einer der Letzten lesen in der Gruppe 47. Sie haben immer ganz früh schon Gedichte geschrieben. Sie durften die dann da vortragen und haben sozusagen die ganze Härte dieses westdeutschen literarischen Establishments dann erfahren. Günter Grass hat das kritisiert, Reich Ranitzky, also ganz emphatisch kritisiert. Ja, das stimmt, ja. Wie war das? Ja, es gab ja auch Fürsprecher. Ja. Erich Fried. Rühmkopf. Ja, Karl Sunke vom Kürbiskern. Aber es ging eisig zu. Und es gab junge Autoren, die einer war von Ernst Bloch empfohlen, von dieser Größe. Ging restlos unter natürlich. Also Außenseiter, Fremdheit kann nützlich sein, wenn man schreibt. Man gehört nie ganz dazu. Man ist immer durchlaufender, man ist immer Gast. Aber dann ist man auch frei, um Notizen zu machen, um zu verfügen über das Material, was man gerade erlebt hat, über die Menschen, die man gerade kennengelernt hat. Wenn man gar zu eng sich umärmelt, sagt man im Volksmund, das kann lähmend sein. Die Welt heute, also im Kleinen, Sie leben seit langem in Göttingen, da gibt es, lese ich, nur noch ein Antiquariat. Sie lieben Antiquariate, die Menschen offenbar nicht mehr so sehr. Oder die Welt im Großen, wir haben die Globalisierung, wir haben 1 Million Flüchtlinge in Deutschland. Wie empfinden Sie das? Ja, ich bin ja 74 Jahre alt. Es kann ja doch nicht mehr so sein, wie es zu der Zeit war, als ich 50 oder 40 war. Die Welt verändert sich und muss sich verändern. Es gibt diesen Spruch, in den gleichen Fluss steigen wir und steigen wir doch nicht. Ich bin damit einverstanden, das verschiebt sich. Und ich habe über die Verschiebung keine Verfügungsgewalt. Ich werde überhaupt nicht gefragt, im Grunde genommen. Sondern ich sitze als Außenseiter, als Mann vom oder Mensch vom schreibenden Gewerbe, was schon an sich ein gewisser Anachronismus ist, zu Hause an meinem Tisch, mache mir meinen Vers, versuche das, aber bin sehr vorsichtig in Bezug auf Urteile. Vielleicht mein nächstes Projekt könnte sein, dass mich das nach Klausnitz im Erzgebirge führte. Wir freuen uns, Herr Vesper. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. In Erwartung jener Stunde, die man halt nicht vorher kennt, nehme ich mir Papier und Feder und beginne mein Testament. Schreibe meinen letzten Willen, doch ich hoffe sehr dabei, dass der Wille, den ich schreibe, doch noch nicht mein letzter sei. Aber für den Fall der Fälle halte ich ihn schon bereit, dabei täte mir der Fall der Fälle ausgesprochen leid. Meinen Nachlass zu verwalten, geb ich dir allein Vollmacht. So weiß ich, dass mit dem Nachlass keiner keinen Unfug macht. Geh zunächst zum Biergroßhändler, der schon schluchzt und lamentiert, weil er mit mir eine Stütze seines Umsatzes verliert. Schenk ihm all die leeren Flaschen, die bei uns im Keller stehen. Mit dem schönen Postenleergut wird es ihm schon besser gehen. Was danach an guten, vollen Flaschen noch im Keller ist, die vermach ich euch, ihr Freunde, die ihr sie zu schätzen wisst. Als Dank für die guten Stunden, die ihr mir gegeben habt, als Dank dafür, dass ihr heute noch hinterm schwarzen Wagen trabt. Ich vermach euch Fass und Flaschen, euch zum Wohle, mir zum Trost. Ich hätt gerne mitgetrunken, leider geht's nicht, na denn Prost. Alles, was ich an irdischen Gütern habe, Hund und Haus, vermach ich dir, meine Freundin, mache du das Beste draus. Und erscheinen dir die Räume plötzlich viel zu eng und klein, öffne den Freunden die Türen und das Haus wird größer sein. Verschenke, was immer du verschenken willst vom Inventar. Sei mit denen, die dich bitten, großzügiger, als ich's war. Meine Träume, meine Ziele sind bei dir in guter Hand, die, die ich so gut geliebt hab, wie ich es nun mal verstand. Ich wollte die Welt verbessern, ohne viel Erfolg scheint mir. Mach du, wo ich aufhör, weiter und vielleicht gelingt es dir. Das wird dich darüber trösten, wenn ich nicht mehr bei dir wohne. Dann wird wieder die Glücklichste, die Schönste bist du ja schon. Meine Verse, meine Lieder gehören dir ja ohnehin. Die, die mich so sehr geliebt hat, mehr vielleicht als ich's verdien. Denn durch dich hab ich, wenn heute schon meine letzte Stunde kommt, viel mehr als nur jenen Teil vom Glück gehabt, der mir zukommt. So bedauere ich eins in jener Stunde nur, dass offenbar uns das Los von Philemon und Baucis nicht beschieden war. Aber eines freut mich doch, wenn ich heute sterbe, ungeniert, hab ich meine Widersacher doch noch einmal angeschmiert. Denn ich höre die Lästermäuler Beileid heucheln und sogar murmeln, dass ich stets der Beste, Liebste, Allergrößte war. Euch, ihr Schleimer, hinterlasse ich frohen Herzens den Verdruss, dass man von dem frisch Gestorbenen immer Gutes sagen muss. Mein Vermächtnis ist geschrieben, klaren Kopfes bis zuletzt. Ich lass noch Platz für das Datum, den Rest unterschreibe ich jetzt. Dieses ist mein letzter Wille, doch ich hoffe sehr dabei, dass der Wille, den ich schreibe, doch noch nicht mein letzter sei. Wär es doch, schreib auf den Grabstein, den ich mir noch ausbeding. Hier liegt einer, der nicht gerne, aber der zufrieden ging. Für unseren nächsten kleinen Beitrag habe ich mich hier an den Niemandsland-Froschtümpel gesetzt. Den haben wir hier nachgebaut im Hinterzimmer des Studios, um ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Es geht um einen Wanderprediger besonderer Art. Es geht um Herrn Joachim Gauck. China hat bislang unverschämtes Glück gehabt. Seit 4 Jahren ist Joachim Gauck deutscher Präsident. Die Volksrepublik hatte er stets gemieden. Nun allerdings ist diese wundervolle Zeit vorbei. Der erklärte Antikommunist, laut Bild, wollte Defizite in der chinesischen Politik ansprechen und hielt am Mittwoch vor der Tongji-Universität in Shanghai eine Rede, die sich deutlich von denen anderer europäischer Staats- und Regierungschefs unterscheidet. Das kann man sich vorstellen. Bei diesem Mann, dem wohl selbst der morgendliche Brötchenkauf zu einer Mischung aus staatsbürgerlicher Weihestunde und Grundkurs im evangelischen Erwachsenenkatechismus gerät, ist Diplomatie gleichbedeutend mit Brammerbasieren. Gauck gab, so weiß es Hofpostille Bild, seine liebsten Kalendersprüche zum Besten. Das menschliche Verlangen nach Freiheit bricht sich immer wieder Bahn, zum Beispiel. Mit gewohnter Gravität umriss der Denker hinter der Waschbrettstirn nur die ganz großen Themen. Manche fragen sich, wie der Wohlstand gleichmäßiger verteilt werden kann. In China natürlich, denn hierzulande wurde das Problem gelöst. Das reichste Prozent der Deutschen besitzt ein Drittel alles Privatvermögens. Die Taz, von der Bild nur noch durchs Binnen-L zu unterscheiden, flankiert den Auftritt ähnlich rührselig. Gauck trickst Chinas Stasi aus. Das allerdings wird ihm wohl genauso wenig gelungen sein, wie es ihm vor der Wende mit ihrem ostdeutschen Pendant glückte. Die DDR ging, das muss ab und zu wiederholt werden, völlig ohne Gaucks Zutun unter. Die Chinesen werden, wohlerzogen wie sie sind, den Auftritt dieser deutschen Naturgewalt in Würde erduldet haben. Nach präsidialer Ansprache, so die Bild, hätten ein paar Studenten gesagt, dass Gaucks Rede ihnen helfe, Deutschland noch besser zu verstehen. Das ist ebenso höflich wie vernichtend. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was? für ein schöner Sonntag. Niemandsland Geschichte. Der Zweite Weltkrieg. Gegenwelt im Wald. Hier ist der Kameradschaft. Im besetzten Weißrussland versuchen die Nazis, eine Musterkolonie aufzubauen. Doch Inkompetenz, Ausbeutung und Massenmorde der SS lassen eine gewaltige Partisanenbewegung entstehen. Das Angebot an weißrussische Jugendliche zur Mitarbeit soll verführerisch wirken. Auf einem Plakat des Bundes der Weißrussischen Jugend, russisch SPM, in Minsk, verspricht ein uniformierter Fahnenträger eine leuchtende Zukunft unter heimischem Banner. Unter dem Symbol von Schwert, Spaten und Doppelkreuz lockt der Verband. Bis 1944 gehören ihm insgesamt mehr als 12.600 Jungen und Mädchen von 10 bis 20 Jahren an. Der SPM lädt zu Vorlesungen über weißrussische Geschichte und Kultur, zum Singen von Volksliedern und zur paramilitärischen Ausbildung. Wer fleißig mitarbeitet, kann als Auszeichnung eine Reise durch deutsche Städte gewinnen. Bei Schulungen auf der SPM-Landesführerschule entwerfen deutsche und weißrussische Referenten dem Jungvolk im Osten vage Umrisse eines neuen Europa. Im Juli 1941 erobert die deutsche Wehrmacht in Kesselschlachten die Sowjetrepublik Weißrussland und zerstört dabei die meisten Städte, vor allem aber Minsk. Als Chef einer Zivilverwaltung im Generalkommissariat Weißruthenien, wie die Deutschen das Gebiet nun nennen, ernennt Hitler zum 1. September 1941 den früheren NSDAP-Gauleiter Wilhelm Kube. Die neuen Untertanen sind für diesen Weißruthenen, nicht Russen. Er umschmeichelt die Weißrussen als gesundes Bauernvolk und verheißt ihnen eine Auferstehung des weißruthenischen Volksbewusstseins. Doch hinter dem dünnen, durchsichtigen Schleier der Nazi-Propaganda tobt im Land ein beispielloser Terror der Besatzer, vor allem gegen Juden und vermeintliche Partisanen. Die Einsatzgruppen B und A erschießen ab Juli 1941 Zehntausende von Juden bei Sonderaktionen. Bis Jahresende werden ebenfalls mehrere 10.000 ehemalige Sowjetsoldaten als potenzielle Partisanen von Wehrmachteinheiten ermordet. Das Polizeibataillon 316 bringt bei Mogiljow sogar Frauen und Kinder um. Bald zeigen sich deutsche Helfer beim vermeintlichen Aufbau Ost frustriert und verunsichert. Viele der Zugereisten, so urteilt 1944 ein Beamter nach 2,5-jähriger Tätigkeit, hätten vor allem Sinn für zwei große W, Weiber und Wodka. Hinzu kommt, dass dem Personal deutscher Dienststellen in aller Regel jegliche Sprach- und Landeskenntnisse fehlen. Zu den inkompetenten Ostnieten gesellen sich gescheiterte Existenzen und Abenteurer. Ein Reichsrevisor kommt 1944 zu dem Schluss, ein Großteil der in Weißrussland verwendeten Beamten habe die Stellung nur genutzt, um sich zu bereichern. Deutsche Kolonialbeamte legen sich geräumige Dienstwohnungen zu und kommandieren Bedienstete wie Leibeigene. Währenddessen holen Landwirtschaftsfunktionäre den Kleinbauern vielerorts die letzte Kuh aus dem Stall. Die Besatzer treiben die Dörfler in den Hunger. Im fernen Berlin schwant Propagandaminister Joseph Goebbels das Desaster der NS-Ostpolitik. Er vermerkt im Februar 1943 in seinem Tagebuch: Wie sollte sich ein denkender Mensch aus den Ostvölkern für unsere Politik einsetzen können, wenn sie ihm nicht einmal das nackte Dasein lässt? Die Partisanen. Versprengte Rotarmisten bilden die Basis für Partisanentrupps, die Funktionäre der Kommunistischen Partei und der Staatssicherheit schon im Sommer 1941 aufbauen. Nach sowjetischen Angaben wächst die Zahl der Partisanen im dicht bewaldeten Weißrussland von 12.000 im August 1941 über 122.600 im November 1943 auf 180.000 Kämpfer im März 1944 an. Ab Herbst 1942 versetzt der Untergrund den Besatzern vor allem im Schienenkrieg schwere Schläge durch das gezielte Sprengen von Bahngleisen und vor allem Lokomotiven. Der Sieg in Stalingrad 1943 beflügelt auch die Partisanen. In den Wäldern Weißrusslands entsteht eine Gegenwelt des Widerstands mit Lazaretten, Schulen, Feldküchen und Druckereien. Zur Untergrundarmee gehören auch deutsche Kommunisten, wie der gebürtige Kölner Peter Florin. Mit seinen Eltern vor den Nazis nach Moskau emigriert, springt der damals 22-Jährige im Oktober 1943 mit einem Fallschirm über einem Partisanengebiet nördlich von Minsk ab. Florin will die Deutschen in den Wehrmachtsuniformen zum Nachdenken anregen und verteilt unter Lebensgefahr konspirativ Flugblätter des Nationalkomitees Freies Deutschland. Doch die Aufrufe an die Soldaten, den aussichtslosen Kampf einzustellen, sich gefangen zu geben und damit ihr Leben für Deutschland zu erhalten, finden kaum ein Echo. Umso mehr beeindrucken Florin, später DDR-Vizeaußenminister, die weißrussischen Freischärler. Nie werde er vergessen, so erinnerte er sich, damals schon 83-jährig, im Jahr 2006, wie eine Bäuerin und ihr Sohn ihn nachts heimlich mit Brot und saurer Milch bewirteten, obwohl sie selbst darbten. Im März 1943 räumen die Besatzungsbehörden intern ein, in Weißrussland seien ganze Gebiete völlig außer unserer Macht. Etwa 35% der Landwirtschaftsbetriebe in der Umgebung von Minsk, so Berichte vom Februar 1943, befänden sich unter Kontrolle der Partisanen. Es hilft den Besatzern nichts, dass sie 28 Führer des Minsker Untergrunds im Mai 1942 öffentlich hinrichten und 251 erschießen. Es nützt nichts, dass der Sicherheitsdienst der SS von Lokspitzeln Partisanengruppen aufbauen und auffliegen lässt. Es rettet die Okkupanten nicht, dass sie tausende einheimische Polizisten anwerben und Kollaborateure in Wehrdörfern zusammenfassen, ein Modell, das die Amerikaner zwei Jahrzehnte später im Partisanenkrieg in Südvietnam ebenso erfolglos kopieren. Die Partisanen bzw. die Kämpfer, die von der Besatzungsmacht nur Banditen genannt werden und sich selbst als Volksrächer bezeichnen, erhalten beständig Zulauf, auch durch Zwangsrekrutierungen. Nicht einmal jene zu Räuberbanden verrohten Partisanentrupps, die bei Bauern Schnaps erpressen, in Dörfern plündern und morden, treiben die Weißrussen in die Arme der Besatzungsmacht. Auch eine von den Deutschen Ende Dezember 1943 eingesetzte Marionettenregierung unter dem früheren Gymnasialdirektor Radoslav Ostrowski kann das nicht ändern. Sie bleibt isoliert und machtlos. Für die Partisanenbekämpfung ist nach einer Weisung Hitlers vom August 1942 Reichsführer SS Heinrich Himmler allein verantwortlich. Die SS, darunter die aus Kriminellen rekrutierte Einheit des SS-Sturmbannführers Oskar Dirlewanger, sieht sich im Kampf gegen Untermenschen und geht ab Juni 1942 wahllos zum Massenmord an weißrussischen Zivilisten über. Unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung ermorden SS-Einheiten die Bevölkerung ganzer Dörfer. Die Mörder in Uniform erschießen oder verbrennen Frauen, Kinder und Greise bei lebendigem Leib in Scheunen und Häusern. Der nationalsozialistische Bildungsträumer Kube, der mit einem lebensbejahenden Geist kultureller Aufbauarbeit die Weißrussen zu Verbündeten Hitlerdeutschlands machen möchte, kritisiert das wahllose Morden. In einem internen Bericht vom August 1943 klagt er, Dirlewanger führe mit den Methoden des Dreißigjährigen Krieges einen rücksichtslosen Vernichtungsfeldzug gegen die Zivilbevölkerung. Zur Zivilbevölkerung rechnet er die weißrussischen Juden aber nicht. Gegen deren Ermordung hat der kulturbeflissene Altnazi Kube nichts einzuwenden. Skrupel äußert er lediglich, als die SS auch jüdische Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs aus Deutschland erschießen will. Angesichts des Terrors der Besatzer fällt es den Partisanen immer leichter, selbst bisherige Kollaborateure auf ihre Seite zu ziehen. Der Boden brennt den Deutschen unter den Füßen. Kube ahnt nicht, dass auch seine Haushaltshilfe, Jelena Masanik, eine Genossin der Partisanen ist. Am 22. September 1943 legt sie dem Generalkommissar, der kurz zuvor noch vor lichtscheuen Stalin-Banditen gewarnt hatte, eine Haftmine unter das Bett, die ihn tötet. Ein Dreivierteljahr später, im Juli 1944, nehmen Partisaneneinheiten zusammen mit Einheiten der Sowjetarmee Minsk ein. Den Anschlag auf Kube hat die Führung des sowjetischen Geheimdienstes NKWD monatelang geplant. Den Auftrag dazu erteilt der Dienst dem deutschen Kommunisten Karl Kleinjung, der per Fallschirm bei Minsk abgesetzt wird. Kleinjung, geboren 1912 in Remscheid, mit 19 Jahren KPD-Mitglied, war 1933 aus Deutschland geflüchtet und hat ab 1941 bei Moskau eine Partisanenschule absolviert. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Kleinjung seinem geheimdienstlichen Handwerk treu. In der DDR avancierte er zum Stasi-Generalleutnant und Chef der Hauptabteilung 1, Militärabwehr. Noch bei Kleinjungs Beerdigung im März 2003 in Berlin rühmte ein Kampfgefährte die Verdienste des Altkommunisten bei der Ausschaltung des Generalkommissars Wilhelm Kube. Der Artikel über Weißrussland zur Zeit der NS-Besatzung, Gegenwelt im Wald, basiert auf einem Text von Herrn Uwe Klussmann. Erschienen im Spiegel-Spezial Hitlers Krieg, Nummer 2, 2005. Hier ist der Kameradschaftsdienst des Großdeutschen Rundfunks. Deutsche Hörer. Diese Sendung geht über die Kurzwellensender DSA. Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel erfahren. Böses gab es viel, doch das war das Spiel. Aber manches habe ich doch verargt. Schließlich bin ich auch ein Mensch. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Ist der Schnee vom vergangenen Jahr. Freilich geht man mit den Jahren leichter auf den Liebesmarkt und umarmt sie dort in Scharen. Aber das Gefühl wird erstaunlich wenn man damit allzu wenig kargt. Schließlich geht ja jeder Vorrat zu Ende. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Thank you. Im Niemandsland ist immer Frühling. Was reden Sie denn da? 91,4 FM bei Contrabanda. Das wissen Sie doch. Ach so, ja, da haben Sie recht. Tschüss. Man hielt uns Gewehrläufe vors Gesicht. Studierende aus Deutschland wurden im türkisch-kurdischen Diyarbakir verhaftet und schikaniert. Ein Gespräch mit Müzgin Ronahi, veröffentlicht in der Jungen Welt vom vergangenen 23. März 2016. Das Interview führte Gitta Dübertal. Müzgin Ronahi, der Name wurde natürlich geändert, ist 24 Jahre alt. Sie war Mitglied einer Delegation von Studierenden aus Deutschland, die zum Nefrotsfest nach Diyarbakir reiste. Sie befindet sich noch in der türkisch-kurdischen Stadt. Aus verschiedenen Städten der Bundesrepublik waren 29 Studierende in die Türkei gereist. Einige von ihnen sind im Verband der Studierenden aus Kurdistan, YXK, organisiert. 5 wurden direkt zurückgeschoben, 4 weitere, zu denen auch sie gehörten, hat die Polizei in Diyarbakir verhaftet und stundenlang festgehalten. Was war der Grund? Antwort: Nachdem wir in einem Außenviertel von Diyarbakir das Nevroz-Fest gefeiert hatten, fuhren wir am Montag gegen 15.30 Uhr mit dem Taxi nach Bagla. Für diesen Stadtteil galt in den vorangegangenen 6 Tagen eine Ausgangssperre. Die türkische Armee hatte dort 5 Jugendliche umgebracht. Vielerorts sind Einschusslöcher zu sehen. Am Montagmorgen war der Ausnahmezustand aufgehoben, der Zugang ins Viertel wieder frei. Dennoch waren einzelne Gebiete abgesperrt, etwa die von Soldaten umzingelten und besetzten Gelände rund um eine ehemalige kurdische Schule und ein kurdisches Volkshaus. Dort stoppte uns die Polizei. Die Beamten hielten uns ihre Gewehrläufe direkt vors Gesicht und fragten, ob wir nicht wüssten, wie gefährlich es hier sei. 4 von uns wurden dann von für Terrorabwehr zuständigen Spezialeinheiten ins Gefängnis gebracht. Wie verlief die Fahrt dorthin? Mein Begleiter, der türkischer Staatsbürger ist, und ich wurden die ganze Zeit beleidigt. »Wir ficken euch«, sagten sie fortwährend. Einer der Polizisten hat mir ins Gesicht gespuckt. Es war reiner Psychoterror. Erst hieß es, »Schau uns an, wenn du mit uns redest.« Schauten wir, hieß es, »Was guckst du so? Sieh gefälligst weg.« Sie spielten uns türkische nationalistische Marschmusik vor. Einer brüllte uns mit dem Gebetsruf »Allah Akbar« an. In fortschrittlichen Kreisen in der Türkei ist bekannt, den Spezialeinheiten zur sogenannten Terrorbekämpfung gehören sowohl Kriminelle als auch IS-Anhänger oder ehemalige IS-Kämpfer an. Die beiden Aktivisten in einem zweiten Wagen haben später berichtet, dass sie geschlagen wurden. Was geschah im Gefängnis? Wir wurden in der für Terrorabwehr zuständigen Polizeistation 7 Stunden festgehalten. Dort mussten wir in einem Korridor mit dem Gesicht zur Wand stehen, in einer Reihe mit anderen Jugendlichen. Wir durften nicht miteinander reden, uns nicht hinsetzen. Uns wurde vorgeworfen, zu terroristischer Organisierung aufgerufen zu haben, wie uns unsere Anwältin später mitteilte. Die Polizisten hatten eine Einladung zum Nefrotsfest bei uns gefunden, auf der in türkischer und kurdischer Sprache der Satz »Für eine freie und demokratische Türkei« zu lesen war. In meinem Fall behaupteten sie, mich in anderen Städten gesehen zu haben, wo es Gefechte gegeben hatte. Wie ist die aktuelle Situation in Diyarbakir? Zurzeit gibt es keine Ausgangssperre mehr, aber an Eingängen entlang der Stadtmauer in die Altstadt Sur befinden sich Polizeisperren. Leute werden willkürlich aufgehalten oder zurückgewiesen, Taschen durchsucht, Arm- und Stirnbänder oder Halstücher in den Farben der kurdischen Fahne eingezogen. Vor allem Europäer will man nicht in die kurdischen Gebiete lassen, wo die neuen zivilen Verteidigungseinheiten der Kurden namens YPS sich mit sogenannten Antiterroreinheiten Gefechte geliefert hatten. Am Donnerstag ist in Frankfurt am Main eine Demonstration unter dem Motto »Deutschland macht sich mitschuldig« geplant. Ein Ende der Komplizenschaft mit dem türkischen Regime wird gefordert. Antwort: Deren Forderungen unterstützen wir. Freiheit für alle politischen Gefangenen, Aufhebung des Betätigungsverbots für die kurdische Arbeiterpartei PKK, Stopp aller Waffenlieferungen an die Türkei. Die EU und Deutschland werden zu Mittätern, weil sie bei Menschenrechtsverletzungen in den kurdischen Gebieten der Türkei zuschauen, nur um sich die Geflüchteten fernzuhalten. Dabei behandelt der türkische Staat auch die Flüchtlinge keinesfalls menschenwürdig. Sich die Flüchtlinge vom Hals zu halten, indem man dieses Regime mit 6 Milliarden Euro aus der EU unterstützt, ist absurd. Denn es ist doch gerade die Kriegspolitik der Regierung in Ankara in Syrien und in Nordkurdistan, die selbst für Flüchtlingsbewegungen sorgt. was du hörst. Du bist, was du hörst. Du bist, was du hörst. Du bist, was du hörst. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Eres lo que escuchas. Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend. Es ist Samstag, der 26. März 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Bitte beichten Sie jetzt. Barcelona. Zehntausende Personen demonstrierten am vergangenen Samstag, den 19. März, in über 40 europäischen Städten gegen die offizielle Flüchtlingspolitik der EU und besonders die Abschiebungen. Auch in Barcelona gingen mehrere tausend Menschen auf die Straße, um gegen das Abkommen zwischen EU und der Türkei zu protestieren, das Abschiebungen von Griechenlands Küsten aus zurück in die Türkei vorsieht. Ein Projekt, das man als illegal ansieht, denn es verstoße gegen zahlreiche internationale Gesetze und verletze außerdem die Menschenrechte. Unter dem Motto «Los refugiados son bienvenidos, basta de racismo» – «Die Flüchtlinge sind willkommen, Schluss mit dem Rassismus» – ging es so kurz nach 17 Uhr von der Estación de Francia zur Barceloneta ans Meer. Dort gab es eine Ehren- und Solidaritätskundgebung mit den über 1 Million zählenden Flüchtlingen, die 2015 auf ihrer Flucht vor dem Krieg in Syrien in die Staaten der Europäischen Gemeinschaft gekommen waren. Aufgerufen hatte zu dieser Demo in 40 Städten die Plattform Unidad contra el Fascismo y Racismo, Einheit gegen Faschismus und Rassismus, der über 30 Organisationen, Gewerkschaften und Parteien angehören. Einige Politikerprominenz war ebenfalls auf der Demo vertreten, etwa die katalanische Parlamentspräsidentin Carme Forcadell, oder auch Leute von Junts pel Sí, PSC und CUP. Es ist Samstag, der 19. März 2016. Es ist ungefähr 18 Uhr. Wir befinden uns hier in der Barceloneta von Barcelona, in einem Demonstrationszug. Ich schätze so an die 5.000 bis 6.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Wir ziehen hier ganz langsam durch die Straßen unter dem Motto Stopp den Rassismus, Refugees welcome, das braucht man gar nicht mehr zu übersetzen. Es geht gegen die Islamophobie, wie es hier so schön heißt. Es geht gegen die GLBT-Phobie, gegen den Faschismus an sich und für den Frieden und das Zusammenleben. Es geht um das Thema Flüchtlinge. Wir hatten vorhin schon im Niemandsland berichtet über die Balkanroute, die nun geschlossen ist, das sogenannte Flüchtlingsabkommen der Europäischen Gemeinschaft. Die Syrer wollen Freiheit, wir wollen weder Bashar, noch ISIS, noch Russland, noch die NATO. Solidarität mit dem syrischen Volk. Hola, te estás manifestando aquí para apoyar a los refugiados. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo diría que en primer lugar son personas que ni siquiera tienen derecho a ser llamadas refugiadas porque no reciben un refugio. Están pidiendo refugio y no lo tienen. Con lo cual, me estaba acordando de las consignas que se han gritado en estos últimos días que me parecen muy pertinentes, como cárceles, CIEs, redadas y fronteras. Así se construye la riqueza europea. Estamos denunciando la insensibilidad absoluta, la falta de humanidad de la Unión Europea al tener estas leyes tan racistas, ¿no? Y esperamos que la presión de todas las personas que estamos viviendo aquí, seamos capaces de convencer a los dirigentes de la Unión Europea que estas leyes no pueden ser y que hay que recibir a los refugiados. Refugiados y refugiadas, welcome. Gracias. Ich habe hier eine Interviewpartnerin, eine Demonstrantin vor dem Mikro. Sie ist ungefähr 40 Jahre alt, Chilenin, eine Person, die weiß, was es heißt, im Exil leben zu müssen. Sie sagt: Ich bin der Meinung, diese Leute sollte man nicht Flüchtlinge nennen, denn sie erhalten so gut wie keine Fluchtstätte. Refugio auf Spanisch. Die Parolen, die in den letzten Tagen gerufen wurden, erscheinen mir als absolut passend zur Lage. Gefängnisse, Abschiebeknäste, Razzien und Grenzen. So mehrt Europa seinen Reichtum. Wir klagen an. Die absolute Gefühllosigkeit der EU. Ihre fehlende Menschlichkeit durch das Beibehalten solcher rassistischer Gesetze. Wir wollen hier Druck machen und den politisch Verantwortlichen der EU klar machen, dass solche Gesetze nicht existieren dürfen und dass wir die Flüchtlinge aufnehmen müssen. Flüchtlinge, seid willkommen. XY meldet erste Ergebnisse. Die Axt im Haus erspart Herrn Zimmermann. Zum Abschluss der Meldungen. Und nun die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Ermittlungen in Brüssel. Die Fahnder haben Haftbefehl gegen einen Mann erlassen, dem sie Mitwirkung in einer Terrorgruppe vorwerfen. Er war bereits am Donnerstag festgenommen worden. Medienberichten zufolge handelt es sich bei ihm um den dritten Attentäter vom Brüsseler Flughafen. Dort waren bei den Anschlägen am Dienstag mindestens 11 Menschen getötet worden. Syrische Armee setzt Offensive zur Rückeroberung Palmyras fort. Nach der Einnahme weiterer Bezirke kontrolliere das Militär gut ein Drittel der Stadt, berichten die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sowie die staatliche Nachrichtenagentur SANA. Unterstützt werden die Regierungstruppen von der russischen Luftwaffe. Flüchtlingslager in Idomeni leert sich nur langsam. Griechenland versucht, die Menschen dazu zu bewegen, sich auf Kosten des Staates in organisierte Lager im Landesinneren bringen zu lassen. Nach Schätzungen des staatlichen Fernsehens haben bis zum Morgen aber erst 600 der rund 12.000 Flüchtlinge das Lager verlassen. Flüchtlingszahlen in Deutschland sinken weiter. Wie die Bild-Zeitung berichtet, zählte die Bundespolizei in der zurückliegenden Woche im Schnitt 135 Neuankömmlinge pro Tag. Im Januar waren es noch mehr als 2000. Damals waren die Grenzen entlang der Balkanroute noch geöffnet. Ostermärsche in Deutschland. In mehreren Städten, wie hier in München, haben Tausende für Frieden und gegen Krieg demonstriert. Auch in Stuttgart gingen Menschen gegen Waffenexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr auf die Straßen. Hervorgegangen ist die Tradition der Ostermärsche aus der Friedensbewegung der 60er Jahre. Das Wetter. Heute Nacht verbreitet klar, später im Westen aufkommender Regen, morgen vor allem in der Nordwesthälfte Regen oder Schauer. Nach Osten hin noch längere Zeit freundlich. 8 bis 18 Grad. Schukai, Nachrichten aktuell. Und nun unsere Hommage an Brüssel. Solidarität mit den Opfern der Massaker vom vergangenen Dienstag. Avec des cathédrales pour unique montagne. Et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le plat pays qui est le mien. Aus Tagebüchern sowie am gesamten Nachlass des Führers. Als erste Wiedergutmachungsgäste legten 300 Jodler in Amtstracht an der Kreml-Klagemauer feierlich ihre Gamsbärte und eine riesige Stones rocken in Kuba. Es ist das erste Open-Air-Festival einer britischen Rockband in dem sozialistischen Land gewesen. Schon Stunden vor Beginn des Gratis-Auftritts in Havanna strömten zehntausende Fans auf das Gelände. Jumpin' Jack Flash mit diesem Song von 1968, der als eine der wichtigsten Aufnahmen der Rolling Stones gilt, eröffnete die Band das Freiluftkonzert in der Ciudad Deportiva, 2 Kilometer südlich vom Platz der Revolution. Es war umsonst. Angesichts eines Durchschnittslohns von 20 bis 25 US-Dollar im Monat wären normale Ticketpreise für die Menschen in Kuba nicht zu bezahlen gewesen. Allerdings ist Wohnen und Miete und Transport so gut wie gratis. Das muss man auch dazu sagen. Aus Sicherheitsgründen gab es ein Alkoholverbot. Wie das Zentralorgan Granma berichtete, sollen die Musiker diverse Instrumente und Musikequipment als Spende kubanischen Musikschulen zur Verfügung stellen. Oftmals im typischen Stones-T-Shirt mit der Zunge hatten sich die Fans schon Stunden vorher auf dem Gelände ihre Plätze gesichert. Einige kamen gar bis zu 18 Stunden vor Beginn des Konzerts. So auch Angela Menendez, Putzfrau in einem Krankenhaus. »Ich liebe Mick Jagger, ich habe immer von solch einem Konzert geträumt. Vor Aufregung konnte ich überhaupt nicht mehr schlafen«, sagte sie. Großbritanniens Botschafter in Kuba, Tim Cole, war ebenfalls schon im Vorfeld ziemlich aus dem Häuschen. »Ich bin enorm stolz, dass die Rolling Stones nach Kuba kommen. Wie halb oder ganz Kuba bin ich da auch unglaublich aufgeregt«, meint er. Zu dem historischen Auftritt waren auch zahlreiche ausländische Stones-Fans angereist. Die Band von Leadsänger Mick Jagger, der ist mittlerweile 72 Jahre alt, Keith Richards und Co., formierte sich 1962 in London, 3 Tage nach Beginn der Ära von Fidel Castro. Auch im Protest gegen das amerikafreundliche Establishment. Pikanterweise sah Castro jedoch Gruppen wie die Stones oder Beatles nur als dekadentes Symbol eines kapitalistischen Lebensstils. Erst als Fidels Bruder Raúl 2006 das Amt des Staatschefs übernahm, begann eine Politik der vorsichtigen Öffnung. Er will mehr Touristen ins Land locken, um die staatlichen Einnahmen zu stärken. Dieser Monat März ist für Kuba überhaupt ein besonderer. Am Dienstag spielte im baseballverrückten Land die kubanische Nationalauswahl gegen Tampa Bay Rays, das Major League Team aus Florida. Und US-Präsident Barack Obama hat gerade erst seinen Staatsbesuch beendet. Es war der erste eines US-Präsidenten seit fast 90 Jahren. Deshalb musste auch der Stones-Gig um 5 Tage verschoben werden. Tourmanager Dale Skierseth sah es entspannt. Wir sollten eigentlich vor ihm hier gewesen sein, aber so ist er eben unsere Vorband. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium macht. Werfen wir einen Blick in die Presse. Da ist zuerst einmal der Wahlerfolg der AfD zu kommentieren. Dieser Wahlerfolg, so sagt der Spiegel, hat die Republik erschüttert. Er ist das Resultat einer großen Entfremdung. Ein wachsender Teil des Volkes hat für die Eliten des Landes nur noch Verachtung übrig. Der Zorn richtet sich vor allem gegen Kanzlerin Angela Merkel. 1,3 Millionen Wähler der Alternative für Deutschland haben am vergangenen Sonntag die Republik erschüttert. Fast aus dem Stand zog die AfD in 3 Landesparlamente ein, darunter 2, die zu den Stamm- und Geburtsländern der Bundesrepublik gehören. 13% in Rheinland-Pfalz, 15% in Baden-Württemberg, 24% sogar in Sachsen-Anhalt. Dazu 15 Direktmandate in Sachsen-Anhalt und 2 in Baden-Württemberg. Das war noch keiner neuen Partei in Deutschland gelungen. Selbst den Grünen nicht, die in den 80er Jahren für die erste große Verschiebung im deutschen Parteiensystem gesorgt hatten. Die AfD hat nicht ein paar Stühlchen in diesem System ergattert. Sie hat ganze Bänke belegt. Und sie hat die Tür in ein neues politisches Zeitalter in Deutschland geöffnet. Es gibt viele Erklärungen für den Erfolg der AfD. Was sich aber im Kern hinter ihm verbirgt, ist die Geschichte eines Zerwürfnisses. Sie handelt von der Entfremdung zwischen der Bundeskanzlerin und einem Teil ihres Volkes. Der Triumph der AfD ist nicht weniger als ein Aufstand gegen Angela Merkel, so der Spiegel. Er richtet sich gegen eine CDU-Vorsitzende, die ihre Partei immer weiter nach links geführt und viele Konservative zu Heimatlosen gemacht hat. Er richtet sich gegen eine Bundeskanzlerin, deren Flüchtlingspolitik der offenen Grenzen viele eher linksorientierte Deutsche schätzen, die viele eher konservative Deutsche aber als selbstherrlich empfinden. Der Hotelier Harald Schäfer etwa findet es naiv zu glauben, dass sich so viele muslimische Flüchtlinge in die deutsche Gesellschaft integrieren ließen. Wir gefährden unsere Freiheit, wenn wir zu viele Leute reinholen, die diese Freiheit gar nicht wollen. Vor allem aber richtet sich dieser Aufstand gegen die Kanzlerin als Symbol für jene Eliten im Lande, die angeblich den Kontakt zu den Menschen und für deren Sorgen verloren haben. Für viele Bürger ist ihre Kanzlerin zur Personifizierung einer herrschenden Klasse geworden, die neben den Christdemokraten nicht nur Grüne und Sozialdemokraten mit einschließt, sondern auch die Spitzen von Wirtschaft, Gewerkschaft und Medien. Unter die da oben fällt inzwischen jeder, der mehr kann, mehr besitzt oder mehr zu sagen hat. Der Kampf gegen die Eliten ist der Kern des AfD-Gefühls, das mehr auf einer Stimmung denn auf einer Weltanschauung beruht. In einer Umfrage von DNS-Forschung im Auftrag des Spiegel stimmten 88% der AfD-Anhänger der Aussage zu: Die da oben in der Politik machen sowieso, was sie wollen. Meine Meinung zählt da nicht. Aus der christlichen Religion ein so sanftes Ruhekissen zu machen. Im AfD-Milieu wird Merkel auch gern als I.M. Erika bezeichnet, die in der DDR angeblich ihre Mitbürger ausspioniert habe. Das ist eine Erfindung. Es gibt keine Niedertracht, die man Merkel nicht zutraut. Sie ist inzwischen an fast allem schuld, was irgendwie stört. Der Globalisierung, dem Kapitalismus, der Islamisierung, der Europäischen Union und dem Fernsehprogramm von ARD und ZDF. Das sagt der Spiegel. Und doch ist die Bedrohung gewaltig. Das neue AfD-Milieu, das haben die Wahlanalysen gezeigt, ist nicht nur größer, es ist auch vielschichtiger als bislang angenommen. Es sind nicht nur Islamophobe, die sich unter dem Dach der Partei versammelt haben. Die AfD hat viele Nichtwähler mobilisiert. Sie hat aber auch frühere Wähler von CDU, SPD und der Linken für sich gewinnen können. Viele von ihnen haben die AfD nicht allein wegen der Flüchtlingspolitik gewählt, sondern aus einem allgemeinen, über Jahre gespeisten Gefühl der Verbitterung. Es ist ein Gefühl, das in der westlichen Welt dazu geführt hat, dass neue wütende Bewegungen die alten Eliten herausfordern. Es sind jene, die in Amerika für Donald Trump stimmen, in Ungarn für Viktor Orban, in Frankreich für Marine Le Pen und in Deutschland für die AfD. Viele von ihnen sind rationalen Argumenten längst nicht mehr zugänglich. Sie argumentieren mit dem Bauch, nicht mit dem Verstand. Das macht sie so gefährlich. Ich zitiere einmal aus der großen Umfrage des DNS-Instituts, durchgeführt am 15. und 16. März 2016 zur Stimmung in Deutschland. Wirtschaftliche Situation. 76% der Befragten halten ihre wirtschaftliche Situation für gut bis sehr gut. Bei den AfD-Anhängern sind es sogar 79%, bei der Linken dagegen nur 65%. Thema Ohnmacht. 57% der Befragten stimmen der Aussage zu: Die da oben in der Politik machen sowieso, was sie wollen. Meine Meinung zählt da nicht. 41% stimmen nicht zu. Zustimmung bei Anhängern der AfD 88%. Bei den Linken sind es nur 55%, während bei der FDP sogar nur 39% dieser Aussage zustimmen. Thema liberale Gesellschaft. In den vergangenen Jahrzehnten ist Deutschland immer liberaler geworden, etwa bei der Emanzipation der Frauen oder der Gleichstellung Homosexueller. Finden Sie, diese Entwicklung geht in die richtige oder in die falsche Richtung? Richtige Richtung meinen 86%, Anhänger der Grünen 95%, Anhänger der AfD 67%. Nur 10% sind der Meinung, das geht in die falsche Richtung. Thema Merkels Flüchtlingspolitik. Wie zufrieden sind Sie mit der Asyl- und Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel? Weniger gar nicht zufrieden sind immerhin 61%. Bei den Anhängern der AfD sind es 99%. Bei der Linken sind es 65%, der FDP 64%, SPD 48%, CDU, CSU 45%, bei den Grünen 41%. Sehr zufrieden bis zufrieden sind nur 37%. Thema AfD, Alternative für Deutschland, die rechtsradikale Partei. 65% der Befragten würden die AfD sicher nicht wählen, weitere 10% wahrscheinlich nicht. 12% würden sie vielleicht wählen, 9% dagegen sicher. Thema rechter Rand. Halten Sie die Wähler der AfD für rechtsextrem? Würden Sie sagen, fast alle, 4%, ein großer Teil, 32%, davon Anhänger der SPD 46%, ein kleiner Teil 50%, fast keiner 8%. Bleiben wir beim Thema Flüchtlinge. Innenministerium gegen mehr Schutz. Das Bundesinnenministerium, BMI von Thomas de Maizière, CDU, will sich weiterhin nicht für eine bundesweite Regelung einsetzen, die Flüchtlingsfrauen und Kinder vor Gewalt schützen könnte. Zwar prüfe man einen Vorschlag des Bundesfamilienministeriums, aber die Zuständigkeit für die Gewährleistung der Sicherheit liegt grundsätzlich bei den Ländern. Das Familienministerium von Manuela Schwesig, SPD, hatte es gegen den Widerstand von BMI und Kanzleramt nicht geschafft, eine entsprechende Regelung im Asylpaket 2 zu verankern. Daraufhin unternahm es per Brief an das BMI einen neuen Vorstoß. In den Unterkünften bestehe für Kinder, alleinreisende Frauen und andere schutzbedürftige Personengruppen wie Homosexuelle oder Menschen mit Behinderung ein erhöhtes Gefährdungsrisiko, schrieb Staatssekretär Ralf Kleindiek. Gesetzgeberisches Handeln durch den Bund ist ebenso notwendig wie dringend. Erst dann wäre auch die EU-Aufnahmerichtlinie entsprechend umgesetzt, die die Regierung seit Monaten ignoriert. Das Familienministerium schlägt in dem Schreiben vor, dass die Länder bzw. die Träger der Flüchtlingseinrichtungen dazu verpflichtet werden, Schutzkonzepte umzusetzen. Sie müssten also etwa dafür sorgen, dass es getrennte Duschen für Männer und Frauen sowie abschließbare Toiletten und Rückzugsräume gibt. Außerdem einen Notfallplan ausarbeiten und die Mitarbeiter zum Thema sexualisierte Gewalt fortbilden. Hannover. In Hannover sticht eine 15-jährige Gymnasiastin einem Bundespolizisten nieder. Vor der Tat erhielten die Behörden 3 Warnhinweise. Das Mädchen lehnt an einer Brüstung und starrt auf 2 uniformierte Männer. Es trägt ein Kopftuch und einen hellen Schal. Die Polizisten tragen schusssichere Westen und Pistolen. Ab und zu geht ein Passant durchs Bild. Ansonsten passiert in dem Video aus dem Hauptbahnhof Hannover zunächst nichts. Regungslos steht das Mädchen da, die Männer fest im Blick. Sie sind nur ein paar Schritte entfernt. Um 17.03 Uhr drehen sich die Polizisten zu dem Mädchen um. Es folgt eine Szene, die aussieht wie eine Routinekontrolle. Plötzlich schnellt ein Arm hoch, einer der Männer taumelt rückwärts, hält sich eine Hand an den Hals. Nach einigen Metern sackt er auf die Knie und geht zu Boden. Sein Kollege rangelt mit dem Mädchen. Später erfährt der verletzte Bundespolizist, dass ein 6 cm langes Schälmesser 5 cm tief in seinen Hals eingedrungen ist. Nur ein paar Millimeter hätten gefehlt, sagen die Ärzte, dann wäre der Angriff tödlich gewesen. Die mit einer Überwachungskamera aufgezeichnete Tat beschäftigt inzwischen die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Sie hat das Verfahren übernommen, weil Safia S. offenbar Kontakte zur Terrororganisation Islamischer Staat IS hatte und nach Syrien reisen wollte. Die Rechtsanwälte gehen dem Verdacht nach, dass Safia S. den Polizisten gezielt angriff. Sie ermitteln wegen der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Die Attacke macht die Deutsch-Marokkanerin Safia S. 15 zur derzeit jüngsten Terrorverdächtigen in Deutschland. Die Schülerin ist im salafistischen Milieu der niedersächsischen Landeshauptstadt bekannt. Sie unterhielt regen Kontakt zu Radikalen aus der Szene. 3 wiesen Zeugen aus der Familie und dem Umfeld des Mädchens die Polizei auf seine Radikalisierung hin. Nahmen die Behörden diese Warnungen nicht ernst genug, weil Safia ein Mädchen nur noch so jung ist? Bereits als 7-Jährige besuchte Safia den deutschsprachigen Islamkreis, einen Moscheeverein in der Nordstadt von Hannover, der als Treffpunkt religiöser Ultras bekannt ist. Er wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Safia und ihre beiden Brüder lernten hier bei den Salafisten eine mittelalterlich anmutende Auslegung des Islam kennen. Hier lernen sie Arabisch und bekommen Islamunterricht. In der Nordstadt hat die Familie von Safia auch den Salafistenprediger Pierre Vogel kennengelernt. Im Internet kursieren Videos, in denen die Grundschülerin Safia neben Vogel sitzt und den Koran rezitiert. Bei ihrem letzten Besuch auf den Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss... Thema Rechtsextremismus. Die nun verbotene Weiße Wölfe Terrorcrew tyrannisierte Migranten, linke Aktivisten sowie Polizisten und war mit rechten Parteien vernetzt. Was die Polizei über Jahre gegen rund 30 Mitglieder der WWT und 70 Sympathisanten zusammengetragen hat, lässt das Bild einer rechtsextremen Terrorbande entstehen. Systematisch drangsalierten und schlugen die Mitglieder und Sympathisanten der Truppe Migranten, Linke und Polizisten, die sie bisweilen Judenschweine nannten. Die steigende Anzahl rechter Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und die ungezügelte Hasspropaganda im Netz haben die Sicherheitsbehörden ohnehin alarmiert. Wir müssen uns der Gefahr bewusst sein, dass sich von Protestbewegungen zu allem entschlossene Gruppen abspalten können, sagte kürzlich der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münich, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Daraus könnten sich Strukturen bis hin zum Terrorismus bilden. Die Gruppe Weiße Wölfe Terror Crew gründete sich 2007 als Fanclub der Neonazi-Band Weiße Wölfe. Doch sie entwickelte sich schnell zu einer gewaltbereiten Organisation. Ab 2011 nahmen Mitglieder regelmäßig an Aufmärschen, Demonstrationen und Konzerten teil. Nationalen Sozialismus durchsetzen mit allen Mitteln, forderten sie auf Transparenten. WWT-Frontmann Sebastian R. redete bei rechtsextremen Kundgebungen. Seit seinem 14. Lebensjahr ist er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Mehrfach wurde er wegen Körperverletzung verurteilt, zuletzt 2009, nachdem er eine Polizistin und deren Kollegen attackiert hatte. R. musste dafür 14 Monate ins Gefängnis. Doch kaum war er wieder draußen, formte er seine Terrorcrew neu. »Ich bin überzeugter Nationalsozialist, ich bin Rassist und ich bin Antisemit«, soll er laut den Behörden einer Bekannten erklärt haben. »Ich lebe dafür.« Dass ihre Gewaltbereitschaft womöglich doch größer ist, fand die Polizei bei ihren bundesweiten Razzien bestätigt. Bei den Mitgliedern der Weißen Wölfe entdeckten sie Wurfsterne, eine Armbrust und Kleinkaliberpistolen. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium macht. Mach das Massenmedium, mach das Massenmedium, mach das Massenmedium. Das Massenmedium. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Ich werde ein Lied für alle schreiben. Ein Loblied auf die Wahrheit. Auf die Ehrlichkeit, auf die Aufrichtigkeit, auf die Klarheit. Auf die Freundschaft, auf den Rausch. Auf das Erwachen und Runterkommen und auf alle Morgen danach. Auf die Vergangenheit, die Zukunft. Auf den Moment, aufs Erinnern und Vergessen. Aufs Verzeihen und Versuchen, auf die Freundschaft, auf die Entfremdung, auf die Faulheit und das Vergnügen, auf jedes weitere Mal, wenn wir schaffen, uns nichts vorzulügen. Auf die Tage, die nicht wiederkommen, auf die Kleider, die nicht mehr passen, auf jedes weitere Mal, dass wir scheitern, einfach nur, weil wir unsere Grenzen haben. Aber immerhin, immer weiter versuchen, sie zu überschreiten. Irgendwann werde ich ein Loblied auf all das schreiben. Ich werde ein Lied für alle schreiben, ein Loblied auf die Wahrheit. Auf die Ehrlichkeit, auf die Aufrichtigkeit, auf die Klarheit. Auf alles, was es vor uns gab. Auf alles, was nach uns kommt. Auf alle, die wir kennen. Und alle, die noch nicht. Auf alle, die wir vergaßen. Und alle, die uns vergessen werden. Ich werde ein Lied für alle schreiben. Für einfach jeden. Auf die Tage, die nicht wiederkommen, auf die Kleider, die nicht mehr passen, auf jedes weitere Mal, dass wir scheitern, einfach nur, weil wir unsere Grenzen haben. Aber immerhin, immer weiter versuchen, sie zu überschreiten. Irgendwann werde ich ein Loblied auf all das schreiben und ganz besonders für dich. Ob du willst oder nicht, obwohl, wenn du nicht willst, dann nicht. Man bekommt ohnehin schon zu vieles aufgedrängt. Auf die Faulheit, auf die Freiheit, auf alles an, was du gerade jetzt denkst. Auf die Tage, die nicht wiederkommen, auf die Kleider, die nicht mehr passen. Auf jedes weitere Mal, dass wir scheitern, einfach nur, weil wir unsere Grenzen haben. Aber immerhin, immer weiter versuchen, sie zu überschreiten. Irgendwann werde ich ein Loblied auf all das. Ein Land, das immer stärker und immer heftiger vom autoritären Regime in eine Diktatur degeneriert. Ein Land, das den Anspruch erhebt, Teil von Europa zu sein und Mitglied der Europäischen Gemeinschaft sein will, ist die Türkei. Täglich erreichen uns Meldungen, dass Journalisten verhaftet, gefoltert und umgebracht werden. Täglich können wir beobachten, wie die freie Presse, die es vielleicht einmal gab in der Türkei, geknebelt, geknechtet und systematisch abgeschafft wird. Gerade in diesen Tagen läuft ein Prozess gegen zwei Journalisten, die es gewagt haben, Waffenlieferungen der türkischen Regierung bzw. des türkischen Geheimdienstes an den Islamischen Staat der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen. Es drohen ihnen langjährige Haftstrafen wegen Landesverrats und Geheimnisverrats. Auch wurde vor wenigen Tagen der deutsche Botschafter in den Präsidentenpalast zitiert, um ihm eine heftige Rüge auszusprechen, weil ein deutsches Magazin, Satiremagazin, es gewagt hatte, nämlich Extra 3 des NDR, des Norddeutschen Rundfunks, Erdogan, den allmächtigen Diktator, auf satirische Weise zu kritisieren. Hören wir zuerst einmal den Erdogan-Song. Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumlus, bis Meschulus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Sein Land ist reif für'n EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Nicht nur Journalisten, Oppositionelle, Studenten, Linke, Männer, Frauen, die anders denken, als der offizielle islamistische Staat es ihnen vorschreibt, leben in großer Gefahr in diesem Land Türkei, sondern auch Wissenschaftler. Eine Wissenschaftlerin berichtet. Es handelt sich um die türkische Soziologin Asli Vatanseva. Sie unterzeichnete einen Appell für Friedensverhandlungen mit der PKK und wurde plötzlich selbst bedroht. Die türkische Soziologin Vatanseva berichtet im Hochschulmagazin Dutz über staatliche Repression gegen Wissenschaftler. Kurz ein paar Worte zur Autorin. Asli Vatanseva wurde 1980 in Istanbul geboren, studierte dort Soziologie sowie Europastudien an der Universität Hamburg, wo sie auch promovierte. Seit 2010 ist sie Assistenzprofessorin an einer Stiftungsuniversität in Istanbul. Zurzeit forscht sie über die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse. Seit Tagen dreht sich der erste Satz von Orhan Pamuks bekanntem Roman »Das neue Leben in meinem Kopf«, so schreibt sie in ihrem Blog. Eines Tages las ich ein Buch und mein ganzes Leben veränderte sich. Auch mein Leben veränderte sich durch eine auf den ersten Blick harmlose Aktion. Ich unterschrieb einen Text und nun hat sich tatsächlich mein ganzes Leben verändert. Diese Veränderung spielt sich jedoch nicht nur auf individueller Ebene ab, sondern die gesamte türkische Gesellschaft ist mit einem Zerfallsprozess konfrontiert, dessen Gestank zu unterdrücken immer schwieriger wird und der durch die öffentlichen sowie offiziellen Reaktionen auf den Friedensappell von türkischen Akademikern sichtbar geworden ist. Anfang Januar stieß ich zufällig auf den Friedensaufruf der Initiative Wissenschaftler für den Frieden. Damals standen die südostanatolischen Städte Sur, Silopi und Cizre seit ungefähr einem Monat unter Ausgangssperre. Seit Mitte August hatte der türkische Staat im Rahmen einer massiven Offensive gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK insgesamt 58 Ausgangssperren in Diyarbakir und Umgebung verhängt. Nach Angaben des türkischen Vereins für Menschenrechte kamen während dieser Zeit 162 Zivilisten um, darunter 32 Kinder und 29 Frauen. Wegen der wochenlang andauernden Ausgangssperren konnten viele Leichen nicht beerdigt, Verletzte nicht gerettet werden. Die Zerstörung der städtischen Infrastruktur in Sperrgebieten führte zudem zu Strom-, Wasser- und Nahrungsmittelnot. Dass keine unabhängigen Beobachter die Region besuchen durften, ließ die Besorgnisse über Menschenrechtsverletzungen noch weiter wachsen. Unter diesen Umständen schien mir eine Online-Petition zu unterschreiben, die den türkischen Staat zur Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen aufruft, das Geringste zu sein, was ich tun konnte. Doch offensichtlich war das schon mehr als genug. Denn einen Tag nach der Veröffentlichung der Unterzeichnerliste wurden die Unterzeichnenden aus allen Ecken angegriffen. Präsident Tayyip Erdogan hat uns als eine dunkle, ignorante Bande und Landesverräter beschimpft. Die regierungstreue Zeitung Yeni Akit erklärte uns zu Kollaborateuren der PKK und veröffentlichte unsere Namen und Fotos. Innerhalb von einer Woche leiteten Universitätsleitungen und Staatsanwälte Disziplinarverfahren gegen 109 Akademiker ein. 15 davon wurden ihrer Ämter enthoben oder suspendiert. 36 Unterzeichnende festgenommen. In manchen Fällen wurden ihre Büros oder Wohnungen durchsucht. Hinzu kamen weitere Verleumdungen durch Medien, Angriffe und Belästigungen durch ultranationalistische Gruppierungen. Der vorbestrafte Mafia-Pate Sedat Peker drohte uns sogar öffentlich, in unserem Blut zu baden. Die groteske Drohung, die irgendwo anders lächerlich klingen würde, versetzte uns in Schrecken, denn als Peker das letzte Mal im Oktober vergangenen Jahres in einem öffentlichen Meeting sagte, Blut werde in Strömen fließen, fand ein paar Tage später der Bombenanschlag in Ankara mit mehr als 100 Toten statt. Der einzige Segen war, dass wir Akademiker wohl zum ersten Mal angefangen haben, uns ernsthaft zu organisieren. Soziale Medien ermöglichten uns, ständig in Kontakt zu bleiben und Informationen bezüglich unserer Situation auszutauschen. Sofort setzten sich zahlreiche nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen und Berufsgruppen, Universitäten und Forschungseinrichtungen aus aller Welt mit Unterstützungskampagnen ein. Die Anzahl nationaler wie auch internationaler Unterzeichnender verdoppelte sich rasch. Dennoch wurden bis dato 600 Unterzeichnende mit Disziplinarverfahren überzogen. Ich selbst gehöre auch dazu. Zudem ist unser Friedensappell durch die Bedrohung und Repression in den Schatten geraten. Bon dia des a Catalunya, amb molta passió, felicitats a Contrabanda FM 91.4, a Ciutat Comtal i Niemandsland, 25 anys de llibertat en les zones. Ich verlasse den Aufruf der Soziologin Asli Vatanseva, veröffentlicht in ihrem Blog, zum Thema die Situation in der Türkei. Niemandsland. Du hast gut lachen. Denn du bist wunderschön. Du musst nie irgendwas Spezielles machen. Außer rauchend in der Ecke stehen. Du bist wie ein Versprechen. Nach einem Koranriff im Brei. Aber draußen dort beim Gästebuch, ja, da fällt dir leider immer überhaupt gar nichts ein. Darum brauchst du mich wie ein Auto sein Benzin. Darum brauchst du mich, sonst bleibst du einfach stehen. Du bist apathisch. So empfindlich, denn du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Alle tanzen, tanzen um dich ständig. Du hast in deinem ganzen Leben noch nie gestört. Aber wenn du da alleine bist, deiner Stimme und nur mit dir. Hör doch, drehst du durch, weil das, das kannst du nicht. Du stürzt ein und implodierst. Oh. Darum brauchst du mich wie der Eiffelturm den Stahl. Darum, darum brauchst du mich, sonst bleibst du klitzeklein und fahl. Ich kann gut alleine sein, auch wenn ich's überhaupt gar nicht mag. Ich nehme ein Abendbrot im Stehen ein, Spaghetti mit Spinat. Dann schau ich den Flugzeugen nach und ich, oh, ich hoffe, dass du weinst. Bitte, bitte weinst, deine Sachen packst und zu mir kommst. Ich kann mit niemandem anders sein. Frau Sophie Hunger. Bleiben wir beim Thema Musik, bleiben wir beim Thema Musikneuvorstellungen im heutigen Niemandsland. Noch knapp eine Viertelstunde Sendung, ein wunderschöner Ferientag, Ostersamstag, herrlicher Sonnenschein draußen und die Stadt ist, wie sollte es anders sein, voller Touristen. Kommen wir zur neuen CD von Herrn Manuel Götsching. Der Musiker Manuel Götsching hat soeben ein Album veröffentlicht, das heißt E2, E4. Jawohl, das sind Züge aus dem Schach. Das Album ist erschienen bei MG Art und bekommt in der Wertung 9 von 10 Sternen im Musikmagazin Melodie und Rhythmus. Das ist natürlich eine ganze Menge, das ist fast die Perfektion. Revolutionäre Melodielosigkeit. Wie gerne glaubt man an die Legende vom genialischen Musiker, der eines Nachts vor 35 Jahren die dampfbetriebenen Gerätschaften seines Tonstudios angeschmissen und von jetzt auf nachher eine Musik erfunden habe, die 10 Jahre später unter der Bezeichnung Techno den Siegeszug um die Welt antreten sollte. Aber um 1981, als Manuel Götsching die jetzt wieder aufgelegte Komposition E2, E4 aufnahm, gab es mit Tracks wie Alice of Your Mind und Zibruton oder Charivari von A Number of Names bereits früher Beispiele von Techno mit Bezugnahme zum seinerzeit tagesaktuellen, futuristisch-roboterhaften Musiktrend, der nicht zuletzt mit Kraftwerk in den USA Erfolge feierte. Götschings gut 58 Minuten lange Komposition gehört dagegen noch zur weichen Seite der elektronischen Musik, die vor allem in negativer Konnotation mit der New Age-Bewegung, mit Meditation und dem ganzen Selbsterfahrungsbrimborium in Verbindung gebracht wurde. Das E2, E4, nach dessen Erstveröffentlichung auf Klaus Schulzes Intim-Label 1984 von Leuten wie Larry Levin, Carl Craig, Moritz von Oswald oder James Murphy entdeckt und weiterverarbeitet wurde, hat etwas mit der strukturellen Offenheit dieses Stücks zu tun, mit dessen damals wirklich revolutionärer Melodielosigkeit und mit dieser sandigen, geradezu südamerikanisch anmutenden Rhythmik, die Götschings meandernde, ineinander verschobene Patterns in einem konstant federnden Schwung versetzen. So, das klang alles sehr akademisch. Wir hören dieses Stück. Und zwar den Track Nummer 6 von E2, E4 von Manuel Götsching. Thank you. Niemandsland, Terre de Ningú, Radio Barcelona, 91.4. Am Ende des heutigen Niemandslandes wollen wir natürlich noch das Thema Kino bringen. Der Film, den ich gesehen habe und allen Hörerinnen und Hörern empfehlen möchte, heißt Spotlight. Der Regisseur ist Herr Thomas McCarthy und die Protagonisten sind unter anderem Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schreiber und Mark Ruffalo. Die Geschichte entwickelt sich zu Beginn der 2000er Jahre in der US-amerikanischen Stadt Boston. Es wird gezeigt, wie investigativer Journalismus funktioniert. Ein Chefredakteur der Zeitung Boston Globe, alarmiert durch eine Kurznachricht über einen Kindesmissbrauchsfall in der Diözese Boston, versammelt sein Reporterteam und eine breit angelegte, realistisch dargestellte journalistische Nachforschung beginnt. Man stößt schnell auf ein ungeheures, jahrzehntelang schon aktives Netz von Kindesmissbrauch katholischer Päderastenpriester. Hunderte Fälle werden ermittelt und am Ende des Films an die Öffentlichkeit gebracht. Der Film ist ein Loblied auf den ernsthaften Qualitätsjournalismus. Spannend und kenntnisreich wird die Handlung aufgerollt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind glaubwürdig und ihre Darbietung fesselnd. Wohltuend ist übrigens auch, dass der Film auf spektakuläres Brimborium völlig verzichtet. Liebesnöte, Autojagden, Morddrohungen und so weiter kommen darin nicht vor. Sehenswert. Und vergessen wir nicht, der Papst Franziskus selbst hat das scheußliche Thema Päderasten in der Kirche und Missbrauch von Kindern vehement angesprochen und verurteilt. Trotz der Ernsthaftigkeit und der Ungeheuerlichkeit des Themas ist es ein Vergnügen, diesen Film zu sehen, weil auf eine gewisse Art Gerechtigkeit und Recht ausgeübt erfahrbar gemacht wird. Und das ist das Gute an diesem Film. Ich weiß, es gibt Dinge, die Sie mir nicht sagen dürfen. Aber ich weiß auch, hier gibt es eine Story, von der jeder hören wird. Glauben Sie, Ihre Zeitung hat die Ressourcen dafür? Ja, tue ich. Sie auch? Dieser Bostoner Priester hat 30 Jahre lang Jungen in 6 Gemeinden missbraucht. Die Kirche hat es rausgefunden und nichts unternommen. Wir haben keine längerfristigen Recherchen in diesem Fall angestellt. Nein, haben wir nicht. Und Sie hätten ein Team für sowas? Spotlight? Leute, hört zu. Das hier wird alle interessieren. Die Kirche wird sich natürlich mit allen Mitteln wehren. Ich sammle ein paar Hintergrundinformationen. Ich will nicht, dass Sie das in irgendeiner Weise aufzeichnen. Sie haben doch mehrere Vergleiche mit der Kirche ausgehandelt. Dazu darf ich nichts sagen. Es gibt keine Unterlagen über diese Vergleiche. Nein. Wenn ein Priester einem armen Jungen aus einer armen Familie Beachtung schenkt, ist das eine große Sache. Wie kann man Gott etwas abschlagen? Spotlight? Ich hatte einen Tipp. Denkst du, er hat etwas? Ich will weitergraben. Konzentrieren wir uns auf die Institution. Zeigen Sie mir, dass das von ganz oben kam. Die bringen jeden zum Schweigen, der redet. Lassen Sie mich in Ruhe, verdammt nochmal! 6% werden sexuell aktiv. 6% werden 90? 90 Priester. Wenn es 90 gäbe, würden die Leute das doch wissen. Tun sie vielleicht. Sie werden mir Namen geben. Und die Namen ihrer Opfer. Drohen Sie mir etwa? Ich habe nur meinen Job gemacht. Ja, du und alle anderen. Ich bin hier, weil es mir wichtig ist. Wir erzählen diese Geschichte so, wie sie war. Ich hoffe, das kann unter uns bleiben, bis wir alle auf derselben Wellenlänge sind. Sind wir hier, um auf dieselbe Wellenlänge zu kommen? Wir haben hier zwei Stories. Eine über einen degenerierten Klerus und eine über eine Gruppe von Anwälten, für die Kindesmissbrauch ein einträgliches Geschäft ist. Welche sollen wir schreiben? Denn eine schreiben wir auf jeden Fall. Ich bin nicht verrückt, sie kontrollieren alles. Es ist nicht nur Boston, es passiert im ganzen Land, auf der ganzen Welt. Sie wussten es und sie haben es zugelassen. Es hättest du sein können, oder ich, oder jeder von uns. Tschüss, adios, ein schönes Wochenende, werden Sie glücklich, agur, bis nächsten Samstag im April.